lieber Wanderer, willkommen zur Jubiläumsausgabe des Greifenklauen-Podcasts. Der einzige Podcast, auf den noch Go Ryan stolz wäre. Heute mit... Sigo. Außerdem mit den Jungslayern... Timon. Und... Ole. Und mit Greifenklaue. Ja, das ist der 30. Podcast, ein kleines Jubiläum. Und wir haben gerade den Grenzland-Tink hinter uns, den wir zusammen mit dem Grenzland-Slayern gespielt haben. Ja, erstmal, was sind die Grenzland-Slayer? Also, wir haben Anfang des Jahres einen DS-Club gegründet. Wir sind, glaube ich, schon seit Mitte letzten Jahres auf der Suche nach einem Namen. Genau. Und dann bist du endlich auf die geniale Idee gekommen, uns Grenzland-Slayer zu nennen. Genau, wir haben lange überlegt, was verbindet uns denn eigentlich, weil wir aus verschiedenen Orten kommen. Helmstedt, Hankensbüttel, Braunschweig, wir wollten die Region noch aus Sachsen-Anhalt, Wolfsburg, aus Sachsen-Anhalt haben wir Freunde, die mitspielen und haben gedacht, wenn wir einen Club gründen, sollte das auch grenzübergreifend sein. Und wir sind halt seit Jahrhunderten eine sehr grenzerfahrene Region mit sogar Deutschlands Teilung. Und was nagt da näher als Grenzland Slayer? Und davor die Grenze zwischen Herzogtum Braunschweig und Erzbistum Magdeburg. Genau, seit Jahrhunderten eben, ne? Ja, gibt ja immer noch entsprechende Städten, wo man so etwas sich angucken kann. Also hier in Helmstedt, direkt in unserer unmittelbaren Umgebung in Haus Wetterstein, gibt es mehrere Warten, also Wachtürme, um ins Feindes, um Feinde zu erspähen, wenn sie halt die Stadt im Mittelalter überfallen wollten. Außerdem gibt es noch dicke Wallanlagen. Eine konnten Stefan und ich heute Morgen selbst uns nochmal angucken. Also die ehemalige Zonengrenze nach Sachsen-Anhalt ist also wirklich nur 500 Meter von ihr weg. Deswegen war die Location für unser Treffen hier absolut perfekt. Ja, richtig. So, genau. Dann haben wir uns gedacht, die Grenzlandslayer, wir wollten ja auch das ein oder andere machen während dieses Jahres. Und nachdem du den Gratis-Rollenspieltag in Hankensbüttel, auf den wir auch noch zu sprechen kommen, ja durchgeführt hast, mithilfe der Grenzlandslayer oder unter dem Pseudonym oder wie auch immer, haben wir außerdem jetzt im Sommer den Grenzland-Ding gemacht. Also uns mit einigen Grenzlandslayern und Gästen getroffen, um ein ganzes Wochenende Dungeon Slayers und Konsorten zu spielen. Großartig. Ja, genau. Wir gehen gleich mal durch, was wir gespielt haben. Insgesamt waren wir 7 Leute plus ein Tagesgast. Genau, 8. Ja. Genau, so konnten wir am Anfang eine Gruppe, später 2 Gruppen machen. Jawohl. Genau. Los ging's mit DSX, der Wunderstein des Amazonas. Genau, und zwar ist es eigentlich ein Hollow Earth Abenteuer, aber ich habe mir einfach die Freiheit genommen, das für DSX einfach zu leiten. War ein sehr palpiges Abenteuer. Ich hatte meinen Spaß, einige Mitspieler verstehen den Pulp noch nicht so richtig, da bin ich noch hoffnungsfroh. Wir hatten zwar keine fliegenden Affen mit Helmen, aber es war kurz davor, aber es kamen Dinosaurier vor. Wir hatten Nazis, gegen die wir kämpfen konnten, es gab Wunderdinge. Großartige Szenen spielten sich ab vom Baum zu Baum schwingen. Ich war total begeistert. Einige Mitspieler fanden es nicht so cool. Aber nach wie vor trauere ich um meinen Flugsaurier, den ich leider ja nicht zähmen konnte. Aber ja, eine großartige Hommage, möchte man sagen, an eine Szene, über die ein gewisser Andreas Blumenkamp alias Ulrich Kiesow geschrieben hat, und es ging ums Krokodile abrichten. Aber das nur am Rande. Ja, also vom Abenteuer abgesehen, wir waren alle schon ein bisschen müde an dem Abend, hatte ich das Gefühl. Und es waren auch alle irgendwie ein bisschen hektisch und ging alles ein bisschen durcheinander, fand ich. So von den Leuten her. Deswegen war es auch gut, dass man uns am nächsten Tag immer 2 Gruppen aufteilen konnte, weil dann wurde das bisschen übersichtlicher. Übersichtlicher, genau. Ist ja manchmal einfach anstrengend. Wenn du 5 Leute hast, jeder will was und jeder will was anderes. Ja, und ja gut, halt die Problematik, ein Abenteuer halt relativ ad hoc von Hex auf DSX umzustellen. Ja, das ist ja auch nicht mal ganz leicht. Ja, genau. Aber der zweite Tag brachte dann parallele Gruppen. Ja, fangen wir doch ruhig mit euch beiden an. Ihr habt ja ein Abenteuer von Steff gespielt, einen weiteren Grenzland-Slayer. Das ist mein DSA-Spielleiter. Ihr werdet es aus den Podcast Nummer 27 kennen, der uns auch demnächst zur Verfügung steht, wenn das Abenteuer durch ist. Und nochmal. Ja, die beiden dürfen es aber nicht hören. Stellung das ist den Podcast nicht, weil das Abenteuer ist ja erst ab 18. Richtig. Aber jedenfalls hat er ein eigenes Abenteuer gemacht, nämlich das Blutrote Kloster, das in 4 Teile unterteilt war. Und ich habe den ersten Teil quasi gespielt oder aber noch nicht. Quasi das Abenteuerziel noch nicht erreicht. Also was war denn da los? Timon, erzähl doch mal, worum ging es denn so ungefähr? Ja, also das Abenteuer war halt auf 4 Teile aufgeteilt, aber es ging halt mehr so um das ganze Kloster. Also in dem Kloster waren halt diese 4 Teile und wir haben halt mit dem ersten angefangen und das war halt der Friedhof. Auf dem haben Magier eines Verbundes des blutroten Klosters, die haben sich da zusammengefunden und sind ja jetzt die ganze Zeit dabei, Untote wieder zu beschwören, um damit eine riesige Armee aufzustellen. Und ja, was wollen halt alle Bösen, die Welt zu erobern. Und wir sollten sie halt davon aufhalten, aber mit Level 1 und 2 Charakteren war das halt nicht so einfach. Ole, wird es dir gefallen? Also ich fand es schon teils sehr amüsant, aber du hast doch richtig gesagt, wir haben es gespielt, nicht gemeistert. War am Anfang teilweise echt schwer. Nach dem Stufenaufstieg ging das Ganze dann aber auch in Richtung besser. Ja. Also ihr musstet, glaube ich, eure Mission ab und an abbrechen, habt euch zurückgezogen, aber ja, da die Zombies neu beschworen werden konnten. War nur einer. Ja, war am Anfang teilweise schon so, wo man dachte, okay, gleich war es das für uns alle. Hatte ich auf jeden Fall das Gefühl. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Timon, aber naja, aber halt immer hin und her. Mal hatten wir die Oberhand, mal die Gegner. Ja, das Ganze fand ja im Rahmen der Nordatlan-Kampagne statt. Die ist jetzt mittlerweile auch schon 2,5 Jahre alt. Haben wir dieses Jahr noch nicht gespielt. Also jetzt sozusagen der Restart. Relativ 2 Jahre recht intensiv dran gespielt. Das heißt, zum Beispiel auf dem Rollenspiel-Ding habe ich das oft angeboten. Du hast ein paar Mal geleitet, genau. Steff, Huhn und die Charaktere, die überlebt haben, werden, kommen dann sozusagen mal bei mir in die Box und die können dann sozusagen, also in-game sind sie in einer Gilde und je nachdem, wie denn die Zusammensetzung ist, ziehen dann die neuen, die entsprechenden Gildenmitglieder wieder auf Abenteuer aus. Das hat natürlich outgame den Vorteil, dass man einerseits zwar weiterhin One-Shots hat, abgeschlossene Abenteuer auf dem Rollenspiel-Ding, auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Charakter-Fortentwicklung. Was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Man verbindet sozusagen die Vorteile einer Kampagne mit denen von One-Shots. Genau, das hast du dir gut ausgedacht. Ich finde das total klasse, dass wir immer wieder im Rahmen der Morana-Kampagne beziehungsweise im Hintergrund dieses Gildenhauses die Abenteueraufträge verteilt, wir zwanglos mal wieder zusammenkommen können, wo man immer das Gefühl hat, man gehört dazu. Ja. Also wirklich gut. Ja, was mir noch ein bisschen fehlt, ist, dass ich das fortentwickle, aber wir haben ja nach deinem Abenteuer, das kann ich denn da nochmal sagen, gibt es einige Elemente, die wir unbedingt fortentwickeln müssen. Ja, insgesamt, ich habe mir zwar so ein paar Fortentwicklungsdinge für die Gilde überlegt, aber teilweise greifen sie noch nicht richtig. Das Problem bei Dungeon Slayers zum Beispiel ist ja, da du nur 3 Klassen hast und meistens 3 Leute immer mindestens mitspielen, du findest einen magischen Gegenstand, irgendwer kann den immer gebrauchen. So war eigentlich der Gedanke, dass man mal in der Gilde sozusagen an die Gilde manche magische Sachen verkauft und andere das dann wieder kaufen können. Und man sozusagen auf den Gegenstand, den man einmal irgendwann gefunden hat, irgendwann mal wieder trifft. Aber so ganz klappt dieser Kreislauf halt noch nicht. Weil einfach du den Effekt hast, dass man das, was man findet, eigentlich auch immer irgendwer gebrauchen kann. Vielleicht sollten wir umschwenken und die Sachen einfach in der Gilde deponieren und wenn was gebraucht wird. Nein, das wäre ja noch schlechter, weil dann laufen alle mit +5 Sachen um. Ja, hast du recht. Ja, okay, war nicht gut überlegt. Allerdings interessiert es mich nochmal, befindet sich nur in dieser einen Stadt, ich weiß gar nicht, in welcher das nochmal ist. Brix. In Brix. Brix, genau. Befindet sich nur in Brix ein Gildenhaus oder in jeder größeren Stadt? Nein, ne, das ist ja, Nordala ist ja sozusagen da ein chaotisches Land, wo Fürstentümer in Fürstentümern zerfallen sind, wo sich in manchem Fürstentum halt noch der adlige Herrscher gehalten hat, in anderen haben Söldnerräte das übernommen oder so. Überall sind Busch- und Strauchräuber unterwegs. Die Gefahr der die grüne Gefahr, also Orks und Hobgoblins, genau, Die haben da halt eine lange Tradition, waren jetzt aber, seit das Land zivilisiert war, da nicht mehr aktiv. Aber vor 12 Jahren ist irgendwas passiert, dass die halt seitdem wieder wachsen und sozusagen auch die Aktivitäten der Menschen stören. Das läuft halt so ein bisschen im Hintergrund. In Briggs halt hat sich halt Byrax, Feuersänger, ein zwergischer Bade seines Zeichens, aufgemacht. Etwas wieder die Zivilisation zurückzubringen, beschränkt das aber erstmal auf seine Stadt, weil er von da aus ja was aufbauen möchte. Man könnte das nach und nach weiter aufbauen, aber gut, man muss ja auch nicht zu kompliziert machen. Für uns ist das erstmal ausreichend. Genau. Ja. Ja, Sigi, was haben wir denn gespielt? Slay of Thrones, einer flog übers Greifennest. Ich habe geleitet, also darfst du sagen, wie hat es denn gefallen? Ja, ich hatte das Abenteuer ja damals, als es rauskam, schon gelesen. Das ist ja wirklich einige Zeit her und hatte erst gedacht, spielst du lieber in einer anderen Gruppe mit, aber aufgrund der Leute hat sich das nicht ergeben. Und dann ging es los und ich merkte, ich konnte mich an fast nichts mehr erinnern. Das war also sehr gut geleitet. Ingo, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben dich auch ab und zu mal unter Druck gesetzt, indem wir uns anders verhalten haben, als du eigentlich gedacht hast. Oder du warst überrascht über unsere Aktionen, die sich natürlich auch aus den aus einem ergebnisoffenen Spiel ergeben haben. Völlig richtig, deswegen ist das auch kein Unterdrucksetzen, sondern das ist ja eher ein mich herausfordern. Oder ein falsches Wort, herausfordern, überraschen. Wir waren drei Charaktere. Nee, genau, das, wenn ich es noch kurz sagen darf, genau das ist ja das, was den Reiz oder den Spaß ausmacht, ein Abenteuer mehrmals zu spielen. Nicht, dass es jedes Mal gleich abläuft, also quasi gleich gerailroadet wird, sondern dass völlig andere Sachen passieren können. Bei Slay of Thrones ist das zum Glück möglich und ihr hättet ja unter anderem einen der Räuber am Anfang überwältigen können, konntet ihn verhören und habt dann rausgekriegt, wen die eigentlich entführen wollten und habt dem sozusagen ihren Auftraggebern eine falsche Geisel untergeschoben. Das war natürlich etwas, was überhaupt nicht vorgesehen ist und dadurch wurde der Verlauf ja auch recht spannend und anders. Bin ich im Laufe des Abenteuers mit meinem Charakter, nein, ich nicht, aber mein Charakter ist leider im Laufe des Abenteuers durch zwei Goblins, die doppelt auf mich geschossen haben, gestorben. Ja, mit maximalem Ergebnis, stimmt. Genau, ich hatte mich natürlich taktisch unklug verhalten, weil ich mich für unsterblich hielt als Elf. Ihr habt eine Goblin-Hülle gestürmt und Goblins, manchmal sind sie etwas ungefährlich, aber Slay of Thrones hat als erstes Abenteuer die Slay Nummer 1 aufgegriffen, unser Dungeon Slayers Fanzine, wo ja quasi neue Goblins eingeführt werden. Und dann gibt es zum Beispiel Goblin-Bomber, die mit Feuerbomben um sich werfen oder Schützen oder Krieger. Die haben halt etwas, also nur leicht bessere Werte, aber halt wenn man sie effektiv einsetzt, dann können die halt gefährlich werden. Und dein Bogenschütze ist halt voran statt der Krieger und wollte sich dann eine bessere Position sichern, ist genau in eine Gruppe Krieger, die er vorher noch nicht gesehen hat, reingelaufen. Leider das war immer noch nicht zu spät für ihn, denn es hat zurückgelaufen und da wurde er dann niedergestreckt. Weil ich auch vergessen habe, dass ich das Talent ausweichen habe und die Slayenden Würfel bzw. die Slayer-Punkte vergessen habe einzusetzen und weil ich mich für den Größten hielt. Aber gut, so war es. Es war aber auch nicht weiter dramatisch in dem Moment. Ich bekam ein episches Begräbnis und daraus erfolgte auch ein neues Abenteuer, weil meine Leiche zurückgebracht werden muss. Ja, es gibt ja im Adventskalender war Slay of Thrones 1,5 drin. Da geht es darum, dass die Charaktere in den Wagenwald reisen, wo die Elfen leben wiederum. Was natürlich ideal ist, weil sie dann gleich eine Mission haben oder eine weitere Mission, die dann sozusagen damit zu tun hat, deinen Leichnam zu überführen. Großartig, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Aber wenigstens wurdest du nicht von einer Person getötet, die eine blaue Kappe trägt und im Laufe der Story schon vorkam. Ich weiß gar nicht, was war Blaukäppchen am Ende? Was war sie denn nochmal? Die Todesfee. Die Todesfee. Bei uns ist dann nämlich noch eine Person, die eine Nebenquest sozusagen hatte, am Anfang wieder aufgetaucht. weil der Name Blaukäppchen irgendwann den Spielleiter ein wenig genervt hat und sie wurde dann zur Todesfee und hat ihr habt den Spielleiter also genervt. Ja, keine gute Idee. Also anfangs schmiss er mit Ambossen und dann, naja, gab es halt irgendwann Blaukappen Todesfeen. Leider war ich nicht dabei, Ole. Aber ich habe gehört, dass ihr ziemlich lautstark gespielt habt, also muss es ein Riesenspaß gewesen sein. War toll mit Chef. Also, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ja. Und auch die darauf folgenden Amboss-Witze mit Fragen nach Blaukäppchen waren sehr amüsant. Um ganz kurz noch Slay of Thrones abzuschließen. Du bist ja vorher, gab es auch schon eine knappe Situation, wo dich die Goblin-Feuerbomber quasi niedergestreckt haben. Du bist schon am Boden gekugelt, warst glaube ich auf minus 5 oder minus 6, also genau. Ein Punkt mehr. Hätte gereicht, du wurdest vom Krieger im letzten Moment gelöscht. Der Prinz ist fast an einer Rauchvergiftung gestorben. Und dann kam ein großer Einsatz. Und dann wurdest du im letzten Moment gerettet. Und dann kam auch noch dein großer Einsatz. Ich konnte ein Schloss mit einem Pfeil knacken. Ja, richtig. Mit einem Immersieg. In letzter Sekunde den Prinz. Stimmt, sie haben es über 5 oder 6 Runden nicht geschafft, das aufzubrechen. Genau, der Prinz. Genau, ich habe dann immer die Runden mitgestrichen, wie viel Zeit der Prinz noch hat. Irgendwer hat versucht, das Schloss aufzubrechen, ein anderer ein Loch reinzuhacken. Das hätte noch quasi eine Runde Aufschub gemacht. Aber der halbtote Elf. Der hat es geschafft. Ja, sehr gut. Danach war er dann ganz tot. Ja, zum Glück gab es noch neben dem Prinzen noch einen Jagdbegleiter. Also es gab zumindest noch 2 NSCs, wovon du dann noch einen weiterspielen konnte. Weiterspielen konntest, genau. Das ist ja auch immer nicht ganz schlecht. Ja, insofern gab es auch einen Toten, diesen Grenzland-Ding. Wer sich für meinen Charakter interessiert, ich werde ihn im Greifenklau-Forum bzw. im DS-Forum auf dem Friedhof. Charaktere-Friedhof verewigen. Jawohl. Ja, gut, dann wurde noch gespielt, darüber muss ich jetzt glaube ich berichten, nämlich Teufelsgedärm. Ja, da war man nicht dabei. Richtig, das haben wir mit Old Slayhand angefangen, mit 2 Spielern. Wir haben mal, Old Slayhand ist ja quasi das Western-Setting von Dungeon Slayers. Findet sich gerade im, ja, nicht unbedingt Beta-Test, aber ich lektoriere es gerade, habe deswegen schon komplett Zugriff, habe mir ein paar Sachen ausgedruckt und Teufelsgedärm wiederum ist ein thematischer Dungeon, der den nicht den Winter-OPC, also nicht meinen Wettbewerb, sondern das englische Original, den One-Page-Dungeon-Contest gewonnen hat, als mit dem Titel Bestes Thema, da gibt es mehrere Titel, aber er hat den Titel Bestes Thema gewonnen, ich glaube 2012 war das, und hat ja so ein bisschen Western-Thematik, also hat sich deswegen auch für Old Slayhand gelohnt. Quasi werden aus dem Städtchen Leute entführt, Kühe blutleer gefunden, die Indianer, ihre Buffalo-Herden sind auch ebenfalls einige von den Tieren ausgesaugt und 2 Blutsbrüder haben sich gefunden, nämlich Karl March, auch Karl Marx genannt, und Flinke Feder oder so. Und sind dann ins Teufelsgedärm eingeschlichen. Der Berg heißt so, weil er aussieht, wenn man da quasi sich den Darm rausreißt und übereinander dann ein riesiger roter Sandsteinfelsen so segmentiert und überall aus Ritzen tritt halt Dampf aus und wie bei den 3 Teufelsfeld stöhnt der Berg vor sich hin. Ja. Genau, sie haben dann das noch ein bisschen erforschen konnten, aber Steff war dann leider echt fertig. Das war quasi unser Outgame-Toter. Nein, der war echt müde und ist dann nach Hause gefahren. Ja, dann Steff, von hier aus gute Besserung, falls du krank bist. Oder DSA spielen. Ja. Bash. Ja. Gut, genau. Und dann haben wir uns deine Runde noch angeschlossen. Ihr habt nämlich noch gespielt. Was habt ihr denn gespielt? Ja, wir haben die Kammern des Todes gespielt, aus dem... Warngrass, genau. Da sind wir eigentlich seit 2 Jahren dabei, das zu übersetzen. Die Übersetzung ist eigentlich schon länger abgeschlossen soweit. Und dann ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich habe es jetzt nochmal rausgesucht, arbeite da dran, bin dabei, den Dungeon... Also Bilder einzufügen, den Dungeon ein bisschen aufzupeppen. Ja, ich gebe zu, das Dungeon-Bild ist richtig gut. Ja. Sehr geil gemacht. Aber man hat halt viel Detailarbeit, die man sich vorher gar nicht so vorstellt. Und das ist ja Klar, ja, also darf man nicht zu viel vor sich hin. Es ist nicht so einfach, sowas zu übersetzen. Außerdem kommt es ja aus DS 3.5, ja. Genau. Also DS 4 kennen die da drüben nicht, außer Dextolen vielleicht, der dabei ist. Das DS 4, nee, DS 4 gibt es jetzt mittlerweile, glaube ich, schon auf Englisch, aber nicht in der Printausgabe. Aber auf jeden Fall hatten die das damals nicht. Und es ist ein recht mühsam und kleinschrittig, das zu übersetzen. Den ersten Teil hat Moritz Melem übersetzt, den zweiten ich. Und jetzt sind wir dabei, das nochmal in ein gefälliges Deutsch zu bringen. Genau. Wobei ich Moritz nochmal fragen muss, er meinte, es hat irgendein Mädel übersetzt. Er hat mir auch den Namen geschickt, aber ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Also das muss man nochmal recherchieren, bevor wir das da reinschreiben. Ja, okay, na klar. Auf jeden Fall, das Abenteuer haben wir dann nicht in Vongress, der Ruinenstadt im Dschungel, gelassen, sondern wir haben es in unserer Dana-Kampagne einverleibt. Es geht im Prinzip darum, dass ein Abenteurer bei der Gilde anfragt und sagt, ob sie nicht das Abenteuer von denen übernehmen können. Er hat dann einen Dungeon gefunden mit seinen Leuten, werden da aber schon ziemlich dezimiert worden von Zombies, und gegen eine 50-50-Regelung an Schätzen, die gefunden werden, würde er der Abenteuergruppe verraten, wo der Eingang ist. Ja, und damit geht's dann los. Weiter will ich nicht so viel davon erzählen, weil, spoilern wollen wir nicht. Genau. Zwei Dinge wurden aber gefunden, die waren ja auch, glaube ich, zufällig ausgewürfelt. Also das zweite jedenfalls, der Hammer. Genau. Der Hammer der Volksgestalt ist ein Zauber bei Dungeon Slayers, in der man den Wert von Verstand kann man sich in andere gleich große Humanoide verwandeln. Das ist also, finde ich, ein sehr guter Ansatz für besondere Abenteuer, wenn man jetzt zum Beispiel in einen Ork-Dungeon, also in eine Ork-Gruppe einschleichen will. Oder bei Dunkelelfen oder was auch immer. Oder halt bei Hobgoblins, die ja gerne bei Dungeon Slayers genommen werden. Also dazu fällt mir nur ein, dieser Gegenstand ist der Hammer. Ja. Wenn man so will. Genau, also der war wirklich zufällig ausgewählt. Es war ein magischer Gegenstand, ein magischer Hammer plus eins. Es stand nicht dabei, was für eine Magie er hatte. Also habe ich kurzerhand beschlossen, wir würfeln das aus mit der Würfeltabelle. Erst habe ich gesagt, war Volksgestalt, was soll das denn? Haben wir schnell nachgeschlagen. Richtig. Und dann war es geil. Ja, also es ist nichts, was man regelmäßig braucht, aber gerade die Gilde als Ding, wo man dann wiederum einen Abenteueraufhänger von machen kann. Das zweite, gut, sagen wir es nicht zu konkret, halt ein Gegenstand, der gefunden ist und der eventuell vernichtet werden muss oder befreit werden muss. Auf jeden Fall zieht er zwangsläufig ein Abenteuer nach sich. Ja, genau, sagen wir so. Und das ist natürlich schön, weil dann hat man mehr Konstanz oder übergreifende Elemente in der Handlung. Das finde ich immer gut. Schön fand ich in diesem Abenteuer aber auch... Nicht voll. Ja, aber die Idee, einfach eine Schnur mit Weihwasser zu tränken und diese aufzuspannen. Ich finde es schade, dass wir gerade kein Weihwasser zu haben. Wofür sollte die Schnur gespannt werden, musst du auch sagen. Zombies und Skelette wahrscheinlich. Untote zu vernichten. Genau. Ich finde. Ja, gut, es würde denen wahrscheinlich Schaden machen, aber wenn du Glück hast, fallen. Ja, gut. Vielleicht brennen ja einfach so die Füße weg, aber ich finde schade, dass wir das Ganze nicht ausprobieren konnten. Wäre, glaube ich, eine sehr lustig gewesen. Ja. Ich finde das eh immer gut, was junge Leute für kreative Ideen haben. War was aber nicht daraus meine resultiert. Idee. War Simons Idee. Nein, das war. Achso, Maniacs. Corvin. Corvin, ja. Gut. Aber gut, Corvin, er ist aus meiner Kingmaker-Gruppe, die eh sehr viele kreative Dinge tut, wie man auch eventuell bei Slay of Thrones gemerkt hat. Ja, genau, da war ich überrascht. Ja, also die überraschen mich auch immer wieder und meistens positiv. Ja, das, genau, die fünf Sachen haben wir gespielt. Ja, insgesamt dafür, dass es das erste Mal war, dass hier ins Haus eigentlich nicht mehr als 12 Leute reinpassen. Wunderbar, auch das organisatorische. Ja, irgendwie vielen Dank dafür, dass es wirklich gut geklappt. Aber gut, dass du es ansprichst, da können wir dich noch loben. Ja, so ein Zufall, dass ich das anspreche. Ja, genau. Nee, aber ich muss sagen, es hat alles von den Mengen her ganz gut gepasst. Ja, auch Hand in Hand hier alles zusammen gemacht. Also ja. Hat alles da bin ich, genau, bin ich auch sehr dankbar, dass ich nicht, wasch doch mal jemand ab oder putz mal jemand durch. Alles wie von selbst fast geklappt. Ja. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss man sagen. Ja. Wir haben tatsächlich auch zwei neue Grenzland-Slayer-Mitglieder gewonnen, nämlich Ole, der jetzt dabei ist. Ja. Und Maniac ist auch beigetreten. Super. Wir freuen uns immer über neue Leute, die mitmachen wollen. Es ist zwanglos, keine Pflicht. Einfach nur Zusammengehörigkeitsgefühl. Genau. Das heißt, wir können weiter an unserem Ziel arbeiten, der größte Dungeon Slayers Club zu werden. Genau. Jetzt sind wir schon bei 13. Eine dumme Frage, wie groß ist der größte Club? Ja, das weiß ich nicht, das muss ich mal recherchieren, glaube ich. Aber, nicht, dass wir schon sind. Das genau. Ja, okay. So sind wir der einzige Dungeon Slayer Club mit Podcast. Eigentlich mit zwei Podcasts, weil Siko oder Sigi kennt ihr ja schon, nämlich aus dem anderen Podcast, der im Greifenklau-Blog läuft, den ihr bestimmt regelmäßig hört, nämlich Orhammer. Genau. Du warst bei der ersten Staffel dabei. Genau, wir haben zwar kein DS gespielt, aber Warhammer in der ersten Staffel mit Florian Schwerter, das war auch super. Leider musste ich dann irgendwann aus persönlichen Gründen aussteigen. Das so, war einfach zu weit, ne? Ja, es war einfach zu weit zu fahren. Wir können halt immer nur 2 Stunden spielen und dafür 50 Kilometer fahren war... ich sehe das... Oder ich würde das ganz genau sehen. Also, wenn du nicht sowieso immer schon da wärst. Ein bisschen mehr habe ich die Runde ja lieb gewesen. Wir spielen es mittlerweile auch oft bei mir. Okay. Ich bin auch schon mal nach Gifhorn selber gefahren. Also ab und an nehme ich da gerne was im Kauf, solange das fair verteilt ist. Aber du hast recht, zu der Zeit musst du immer von Gifhorn nach Wolfsburg rüber oder von noch weiter weg nach Wolfsburg rüber. Das ist natürlich anstrengend. Aber ich verfolge die ganze Sache immer noch im Warhammer Podcast. Ich bin noch mit dabei im Prinzip. Ja, wie gefällt dir die zweite Staffel? Da muss ich das doch schnell fragen. Ja, dadurch, dass ich die Leute immer praktisch vor mir sehe, weil ich weiß, wer zu welcher Stimme gehört, gefällt es mir sehr gut. Ich verfolge das Abenteuer weiter. Und bin überrascht auch, was Florian Schwerter für Sachen da aufbringt, an was der für Zeug bastelt und das ist echt grandios. Nee, das ist tatsächlich mal überraschend, auch im Nachhinein, wenn man es nochmal hört, wie viel Mühe er sich mit den verschiedenen Stimmen gibt und du hast da so ganz viele kleine Elemente, wo, wenn du das später nochmal hörst, wo eigentlich in den 2 Stunden total viel geschafft hast, da hast du wirklich andere Runden, wo du 8 Stunden spielst, wo du aber das Gefühl hast nicht zusammengefunden. Und die Gruppe hat sich noch nicht zusammengefunden. Grüße an Christoph an dieser Stelle. Aber das kennt ihr schon. Das wir werden das nicht näher ausführen. Ja. So. Du wolltest noch nach Gorion fragen. Ja, genau. Wer ist das? Gorion. Also, es gibt ein altes Computerspiel. Baldur's Gate. Kennst du das? Nein. Aber ich bin noch älter. Ja. Jawohl, also das war eins der, das war nicht das erste D&D-Computerspiel, ganz im Gegenteil, aber es war das erste D&D-Computerspiel, glaube ich, auf den 3er-Regeln oder mit so einer neuen Engine jedenfalls. Er hat so einen kleinen Hype ausgelöst und darin hat man jemanden gespielt, dessen Ziehvater gestorben ist. Und deswegen haben die anderen Charaktere oft zu einem gesagt, wenn man was Gutes gemacht hat, Gorion wäre stolz auf euch. Das ist halt bei uns immer so hängen geblieben. Der Running Game. Oder cooler Satz. Nehmen, Heda Wanderer. Ach so. Das benutze ich uns auch sehr gern beim LARP als Begrüßung. Und wenn du es vergisst, wenn du ein Spiel leitest und wir in die Taverne kommen, beweisen wir dich auch darauf hin. Ja, richtig, richtig. Das zu Gorion. Wir wollen noch kurz über den. Nein, wir wollen erstmal über euer erstes Rollenspiel reden. Das war bei dir. Genau. Genau. Was meinst du jetzt? Was war dein erstes Rollenspiel? Ich glaube, es war genau wie bei mir, DSA. Genau, ach so, genau. Also ich habe tatsächlich in einer Zeit angefangen, mich mit Rollenspielen zu beschäftigen, als DSA im Fernsehen beworben worden ist und du in jedem Bücherladen DSA-Abenteuer kaufen konntest. Damals war das ein Riesenhype. Freunde von mir hatten irgendwie mit Bekannten aus Berlin schon Dungeons & Dragons gespielt. Davon hat mir ein Schulkamerad erzählt. Ja. Leider komme ich aus einer sehr ländlichen Gegend. Es hat sich nie ergeben, dass wir da auch dann spielen konnten. Aber als das dann im Fernsehen beworben wurde, habe ich dann mir die DSA 1 Box gekauft. Habe das auch gelesen, zum größten Teil nicht verstanden. Es war für mich einfach zu viel. Und vielleicht sollst du da zu dem Zuhörer zum Verständnis sagen, nachdem du ja Munchkin gekauft hast. Munchkin habe ich auch nicht verstanden, aber das liegt auch daran, dass ich keine Lust hatte, die ganzen Regeln zu lesen. Ich habe es dann bei YouTube mir angeguckt, habe es auch nicht verstanden. Ich warte darauf, dass Ingo mich einlädt, mit ihm Munchkin zu spielen, weil ich das kann besser lernen, wenn ich was sehe. Das kann ich gerne machen, aber bei Munchkin geht es darum, den anderen um das Ohr zu hauen. Also es könnte sein, dass zum Spielstil gehört, die Regeln dir nicht vollständig klar zu machen, beziehungsweise wenn ich dir quasi erzähle, Ja, das gehört so und bei dir, das gehört so nicht. Das kannst du nicht machen. Mhm. Könnte es aber auch sein, dass das von den Regeln gedeckt ist, dass ich dich ja quasi an der Nase herumführe. Mhm. Deswegen ja. Wird Munchkin sehr schwer zu lernen sein, dem fürchte ich. Egal. Ich habe es auf jeden Fall zu Hause und irgendwann mache ich es auch. Na, auf jeden Fall nochmal, um auf DSA zurückzukommen. Meine Freunde, als ich so 14, 15 war, spielten lieber Fußball. Rollenspiel war so eine Art Hexenwerk, da konnten die sich mit anfreunden. Hab's dann nie gespielt und in der Schule einen Kumpel weiterverkauft. Hab's aber immer im Hinterkopf behalten und gewartet, bis mein Sohn Timon alt genug ist. Dann habe ich ein Rollenspiel gesucht, ein einsteigerfreundliches Rollenspiel, also hatte mich damit doch gar nicht mehr beschäftigt, hatte ich über Google wahrscheinlich kostenfrei PDF Rollenspiel eingegeben und bin auf der DS-Seite hängen geblieben und habe dann tatsächlich mit Timon und seinen Freunden ein Rollenspiel gespielt. Du kannst ja mal erzählen, was wir gemacht haben, Timon. Mein erstes Rollenspiel war halt aus Dungeons Lairs, das habe ich mit meinem kleinen Bruder und meinem Vater dann gespielt. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie das heißt, das erste Abenteuer. Das ist auch die Höhle der Schatten. Die Höhle der Schatten. Ach, die Höhle der Schatten habe ich auch mal gespielt. Mit dem Ratten? Nein, das war nicht das mit dem Ratten. Die Höhle der Schatten. Da befreit man ein Mädchen vor Goblins und da sind dann auch Orks, meine ich, ne? Orks nicht, ich glaube nur Goblins. Und aber unsere erste Reaktion war halt, was machen wir da? Sind Goblins und wir wollten erst zurück ins Dorf und Hilfe holen, weil wir einfach gedacht haben, unsere Charaktere können gar nichts. Ja. Haben sie da aber niedergemetzelt, Abenteuer bestanden und dann haben wir halt immer noch neue Leute gesucht, mit denen wir spielen können und einer davon ist Ole. Ja, ich wurde dann einfach angesprochen, Mensch, hast du nicht Lust, Pen and Paper, was ist Pen and Paper, komm einfach dann und dann da zu mir. Du kennst mich an der Rose im Knopfloch. Ja, dann muss Timo nochmal sagen, wie alt er ist. 14. Und du? Ich bin 15. 15. Und wann hast du angefangen? Weil vor zwei Jahren. Ja. War 2 Jahre bestimmt schon, ne? Mit 12, glaube ich. Wir haben auf Timons Geburtstag, also bei uns ist halt so üblich, dass man immer irgendwas macht mit diesen Geburtstagsgästen. Kegeln, Kino, Schwimmen. Und ich habe zu Timon gesagt, wir machen einfach mal Rollenspiel. Das Ganze lässt sich auch unter Happy Slay Day im DS-Forum nachlesen. Da haben wir einen Spielbericht reingestellt. Das war tatsächlich das erste Mal, ja? Nein, das war nicht das erste Mal, dass wir mit den Freunden gespielt haben. Das erste Mal war zu Hause mit Timons kleinen Bruder, der erst 5 war. Aber wir haben halt gespielt. Louis hat dann auch so Sachen gesagt wie, ey, komm her, du Goblin, ich hau dir die Rübe runter. Das war also wirklich total gut. Aber auf diesem Geburtstag haben wir halt um 3 angefangen und waren nachts um 11 fertig. Die Eltern haben schon besorgt bei uns angerufen, wann die Kinder nach Hause kommen, aber die Kinder waren alle total begeistert und Feuer und Flamme kann ich nur weiterempfehlen. Total gut. Ja. Genau, du hast ja seitdem auch schon einige Nachwuchsaktionen gemacht, unter anderem im Anfang des Jahres den Gratis-Rollenspieltag in Hankensbüttel. Genau, in Wolfsburg gab es auch einen, habe ich im Vogel auch berichtet, aber es ist halt immer schwierig, Leute zu ziehen. Also im Wolfsburger Laden, ja, es wurde beworben, aber ja, so viel war nicht los. Und beim Rollenspiel-Ding, es war auch schlechter Besuch als sonst, weil es halt samstags war, nicht sonntags. Und weil ihr nicht da wart, was das Jahr davor, hast du ja ein paar Leute mitgebracht. Stimmt. Ja, diesmal hast du dein eigenes Ding gemacht, in Hankensbüttel. Was war da los? Ja, also erstmal angefangen hat es ja, weil ich gemerkt habe, dass die Jugendlichen das total gut finden. Auf Timons Geburtstag haben wir eigentlich im Vorfeld schon letztes Jahr im Sommer in diesem Sommerferienprogramm der Samtgemeinde haben wir schon Rollenspiel angeboten. Ja. Und da kamen auch einige, unter anderem Timons Kumpel Jakob, der gesagt hat, oh, meine Mutter hat mich hierher geschickt, müssen wir jetzt eine Geschichte schreiben? Ich sage, nein, setz dich hin. Der war auch total begeistert. Und dann habe ich halt gesagt, warum nicht gratis Rollenspieltag in Hankensbüttel? Wir haben uns beworben, haben das Paket halt bekommen. Genau, das Gute war, dass ihr sozusagen jetzt mit den Grenzlandslayern sozusagen auch eine Marke im Hintergrund hatten, genau. Wir haben dann Werbung gemacht, was natürlich in der Altersgruppe nicht weiter schwer ist. Wir haben eine Menge Leute, die wir ansprechen können, weil Timon halt erst 15 ist und das geht rum wie ein Lauffeuer. Und die Leute, die einmal da waren, kommen auch zu solchen Aktionen immer wieder. Wir haben mit denen jetzt keine feste Rollenspielgruppe, aber wenn wir sowas anbieten im Jugendzentrum, dann sehen die Plakate und sind auch alle wieder da. Ja, von außen ist halt immer unheimlich schwer, da ranzukommen. Also ich bin ja auch als Nachhilfelehrer aktiv, gebe auch immer mal wieder Werbung den Leuten mit zum Anhängen und so weiter. Und die schwarzen Bretter, trotzdem, da hast du halt relativ wenig Resonanz. Wenn du aber da quasi schon einen Insider hast, ja. Das zieht natürlich wirklich gut, das finde ich toll. Ja, wie viel war da eigentlich los? Wie viele sind da gekommen? Also ich glaube, wir waren 15, 20 Leute. Es waren halt auch von der Samtgemeinde Jugendbetreuer da, die es angeguckt haben, weil sie es auch spielen wollen. Und wir haben halt zwei Runden gehabt, beziehungsweise drei. Einmal haben wir Timon Hollow Earth angeboten. Und Felix, jemanden, den wir aus der Sommerspielrunde haben, der sich auch so elektrisiert war von Rollenspiel, hat jetzt selber geleitet und das ist auch echt ein prima Spielleiter. Der auch sehr aktiv ist im Dungeons Lairs Forum. Genau. Als Torwald, genau. Der hat eine Runde geleitet und Timon hat dann, als er früher fertig war, noch eine Runde Dungeons Lairs geleitet. Ja, hat super Spaß gemacht. Wir haben viel Material mitgegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob es eigene Rollenspielrunden daraus entstanden sind. Ein Spieler, Nick, mit dem haben wir zwischenzeitlich schon wieder zusammengespielt, der auch brennt wie ein Feuer für Rollenspiel mittlerweile. Ja. Der zu mir gesagt hat, ich kann nachts gar nicht mehr schlafen, weil ich nur noch an Rollenspiel denke. Ja, das ist doch toll. Genau, ab und zu bringst du auch mal den einen oder anderen noch zum Ding mit. Da freuen wir uns natürlich auch immer drüber. Ja, genau. Also ich mache immer Werbetrommel und wer mit will, kann mit. Wir spielen Rollenspiel. Jo. Gut. Ja, genau. Damit sind wir schon mit den wesentlichen Themen durch. Also haben euch kurz erzählt, was wir auf dem Grenzland-Tink gespielt haben, was die Grenzland-Player so machen, was wir noch planen. Vermag ich gar nicht zu sagen, aber ich denke, es wird noch das eine oder andere Aktion von uns kommen. Großartige Riesenaktionen. Ja, die auch, mit Sicherheit. Oder auch kleine, großartige Aktionen. Du hast recht, Ole. Die kleinen sind doch auch schön. Ja, in kleinen Aktionen sind da oft, kann man mehr genießen als die großen Sachen. Ja, dann hören wir uns hoffentlich bald zu unserem nächsten Jubiläum wieder. Und achso, ich gebe dir noch Gelegenheit, deinen Lieblingspodcast zu grüßen, damit die dich auch mal hören. Ja, hallo, ich grüße euch von... Ich dachte an System Matters. Das schneidet links noch aus. Ah, ich grüße die Leute von System Matters. Ich habe ja Daniel schon mal auf der RPC kennengelernt. Ich war kurz davor, mein Autogramm zu holen. So weit ist es nicht gekommen, aber ja, ich höre euch sehr gerne. Vielleicht hören mich auch die Leute vom Polyeder Podcast. Die habe ich auch sehr gerne gehört. Ich bedauere es sehr, dass ihr aufgehört habt. Auch treuer Hörer, ansonsten das treuer Hörer auch vom Greifenkraube-Podcast. Auch sehr gut. Ich soll noch ausrichten von dir, System Matters, bitte weniger Railroading und mehr Ergebnisoffenheit. Das habe ich überhaupt gar nicht gesagt. Ich bin ein Durchwinker. Nee, aber ich... Gut. Diese Mitläufer. Ja, damit verabschieden wir uns bis zur Ausgabe 31. Dann vielleicht schon mit DSA 4 Teil 2, was Steff zu sagen hat, die dunklen Hintergründe. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.